Wir haben mit Schaufeln, mit Schippen und Hacken Löcher geschanzt und hocken darin wie Alleebäume, die morgen eingepflanzt werden. Wir liegen am Dortmund-Ems-Kanal. Wir sollen das Ruhrgebiet halten. Wir hocken in tiefen, feuchten, klebrigen Löchern, leichter Nieselregen fällt. Wir heißen Kampfgruppe Grasmehl und sind der Rest eines Fallschirmjägerregiments, gut 100 Leute, die man in den letzten Tagen rasch aus Brandenburg zusammengetrommelt hatte. Eigentlich sind wir aus einem Genesungshaufen. Wir sind lauter Kranke, Verwundete, Versehrte, Rekonvaleszenten zwischen zwei Stationen. Wir haben kaum Waffen, aber dafür Verbände um den Bauch, um den Oberschenkel, Pflaster im Rücken, Diätzettel in der Tasche, Kampfgruppe Grasmehl, angetreten gegen die USA. In Brandenburg hat es gelautet, ihr werdet jetzt verlegt, ihr kommt in ein Genesungsheim. Auf der Bahnrampe standen viele Güterwagen, ein endloser Zug mit braunen, verrosteten Waggons. Wir wurden verladen, Gepäck und Marschverpflegung, ein paar Waffen dazu, aber dann geschah nichts, keine Lokomotive, das machte mich stutzig. Ich schlich den ganzen Vormittag misstrauisch an der Bahnrampe entlang und spähte nach einer Lokomotive. Ich sagte mir, die ist jetzt wichtig, die entscheidet über dein Leben. Der Ring um dein Reich ist hübsch eng geworden, Großdeutschland reicht nur noch von der Oder bis zum Rhein. Und wenn die Lokomotive jetzt aus der Richtung Berlin angehängt wird, dann geht es zu den Russen. Du wirst viele Jahre in Russland schuften, kommt aber die Lokomotive aus der Richtung Magdeburg, so geht es zu den Amis und damit verband ich sehr wenig, fast gar nichts. Am späten Nachmittag, ich war in meiner Waggonecke eingedöst, ruckte der Zug plötzlich an, harter Schlag, Eisengedröhn, Quietschen, es knirscht, als wenn eine verrostete Kette plötzlich stramm gezogen wird. Wir fahren, ich schrecke hoch, blicke heraus, wir fahren nach Westen, also gut zum Westen. In Unna wurde ausgeladen. Als wir durch die Stadt marschierten, kamen wir an Kasernen vorbei. Da war SS kaserniert und als die unseren müden, schlechten Marschtritt hörten, kamen sie an die Fenster gesprungen, gestürzt, geflogen, verängstigte, suchende Blicke, SS-Leute mit großen, schreckhaften Augen, den Rock aufgeknöpft, einige hatten sich gerade gewaschen, waren in Unterwäsche ans Fenster geeilt. Einer hielt uns ein Rasiermesser wie beschwörend entgegen, Schaum um den Mund, Rasierschaum. Aber nein, nicht doch. Wir sehen wohl so ähnlich aus. Wir sind noch keine Amerikaner. Ihr habt ja noch Zeit. Ihr könnt nach rückwärts verlegen. Das war mein erstes Erstaunen nach so vielen Jahren. SS hat Angst. SS auf der Flucht. Wir hatten die Aufgabe, den Rückzug der SS-Einheiten am Dortmund-Ems-Kanal zu decken. Deswegen saßen wir hier in diesen Lehmlöchern, deswegen bekamen wir jetzt Kekse und Bier und Zigaretten in Mengen. Nur Waffen hatten wir keine, die hatten die drüben. Drüben auf dem anderen Ufer war nichts zu sehen, nichts als graue, zerfurchte Felder, Äcker im März, aber irgendwo im Hinterland mussten die ungeheure Mengen von Kanonen und schweren Waffen aufgefahren haben. Damit durchwühlten, durchkämmten sie unsere Stellungen Meter für Meter, drei- oder viermal am Tag brach das über uns herein ein Orkan aus Feuer und Stahl, Steinen und spritzender Erde. Sollten wir mit Bierflaschen zurückwerfen? Manchmal schrie einer, manchmal flogen Körperteile durch die Luft und dann herrschte wieder Ruhe, jemand wimmerte nebenan und ein Krat kam angefahren, man zog den Verwundeten heraus und ein neuer Mann wurde ins Loch gesteckt. So ging das, so vergingen 4 Tage und Nächte. Am 5. Tag wurde ich abkommandiert. Ein Krattmelder kam und schrie mir etwas ins Ohr, ich sei heute als Verpflegungsholer eingeteilt. Hatte ich das richtig verstanden? Ich ließ eine Weile verstreichen, erhob mich, fühlte mich steif wie ein Baum, kroch zurück, robbte durch nasses Gras an Trümmern, an zerwühlten Straßen vorbei. Hinter einer Hausruine richtete ich mich auf, kam zu mir. Es muss wohl einmal eine Schule gewesen sein, denn es standen da blanke Schulbänke quer im Feld, Schulhofgefühle. Ich setzte mich auf eine Bank, schöpfte tief Luft, sah zum Himmel, der grau und feucht wie ein Leintuch über uns hing, dachte Ostern, ja richtig, heute ist Ostersonntag, mein Gott, das gab es einmal, richtiges Ostern. Da zog man sich früh seinen Sonntagsstaat an, ging zur Kirche, da suchte man Eier im Garten, rote, blaue und grüne, trank dann im Esszimmer Kaffee und wie man zitierte dazu Goethe im Radio vom Eise befreit, hinterher spielte Elinei etwas Starkes vom Meister. Jetzt ist das alles aus, kein Goethe und Beethoven mehr, kein Auferstehen. Jetzt sind alle Kanonen der Welt auf Deutschland gerichtet. Das Ende ist da, das richtige Weltende, wie es in der Bibel steht. Es werden vom Himmel Feuer fallen und ihr werdet erstarren, wie Lots Frau erstarrte. Das Reich bricht entzwei, sein Reich, unser Reich, deutsches Reich bricht entzwei. Jetzt wird nur noch gestorben, Gott sei Dank, deutsches Reich bricht endlich entzwei. Beim Verpflegungsdepot geht es zu, wie auf allen Verpflegungsdepots der Welt. Die überstehen alle Weltuntergänge. Ein Kellergeschoss, halbdunkle Gänge, Verschläge, Schalter, Verbotsschilder. An einem schwarzen Brett flattert noch ein Regimentsbefehl. Ein dicker Obergefreiter hockt wie ein Kolonialwarenhändler träge und feist hinter seinen Büchsen, hat wie ein Ladenschwengel einen Bleistift hinter dem Ohr, schiebt mir nach einigem Hin und Her mit herablassender Gleichgültigkeit Brote und Wurststücke und einen mächtigen Klotz Margarine zu. Zigaretten darauf, Marmelade darüber, Bierflaschen. Ich lasse alles in meine Zeltplane plumpsen, werfe die wie ein Sack über den Rücken, trabe zurück. Etwas Nebel und Feuchtigkeit steigt schon vom Boden auf. Es ist kaum 5 Uhr und schon fast wieder Dämmerung. Irgendwo in der Ferne tuckert ein Maschinengewehr. Glitschiger, lehmiger Boden, in den ich einsinke. Gleich neben der Schulruine liegt unser Bunker. So etwas Ähnliches wie ein Kompaniegefechtsstand ist hier für die Kampfgruppe Grasmehl improvisiert. In einer Hausruine, deren Zimmerwände nackt in den Himmel stehen, eine Art Schreibstuhl. 2 Feldwebel hocken hier herum, kurbeln nervös an einem Feldtelefon. Hören Sie uns, hier Kampfgruppe Grasmehl, hallo, ist da die Division? Ich gebe mein Zeug ab und versuche mich in so etwas Ähnlichem wie eine Ehrenbezeigung. Mir gelang das nie so richtig soldatisch, aber die beiden am Telefon nehmen das jetzt nicht mehr so ernst. Sie sagen, na gut, hau schon ab, sagen es wie zu einem Hund, übersehen meine miserable Zivilistenmanier. Das ist ein deutliches Zeichen. Wenn deutsche Feldwebel menschlich werden, dann ist allemal ein Weltkrieg verloren. Draußen hinter dem Haus plötzlich das große Erschrecken. Ich habe es bis heute nicht vergessen, ich werde es nie vergessen. Da steht Hermann Suren vor einer Mauer und sieht aus fast wie Jesus. Sie haben ihm das Koppelschloss abgenommen, seinen obergefreiten Winkel heruntergerissen, um die Augen haben sie ihm ein weißes Tuch gebunden. Er sieht wie ein Verwundeter aus, der gerade am Kopf verbunden wurde. Und er war auch verwundet worden vor einem Jahr in Cassino, zusammen mit mir, auch Ostern, Ostern 44, waren wir beide bei dem Sturm auf die Höhe 503 gleich neben dem Kloster verwundet worden. Wir hatten uns im Lazarett in Bozen wiedergesehen und dann in Deutschland waren wir Freunde geworden. Von Brandenburg aus waren wir vor einer Woche zusammen hierher gekommen. Hermann war Uhrmacher, stammte hier irgendwo aus der westfälischen Erde, war auf jene dumpfe und treue Art katholisch, wie Jungens aus Westfalen es oft sind, und war so gefeit gegen den verbissenen Fanatismus der Endsieger. Kerle, sagte er manchmal zu mir, wenn das mal schief geht, oh Gott, oh Gott. Jetzt erschießen sie ihn. Ein Fallschirmjägerleutnant steht 20 Meter vor ihm, 2 Unteroffiziere neben ihm. Der Leutnant hat seine Maschinenpistole über Schulter und Hüfte gespannt. Ich kenne ihn gar nicht, habe ihn nie gesehen. Er sieht schlank und blond und drahtig wie alle Leutnants der Welt aus. Und während ich noch dazwischen rufen will, Hermann, was ist, was machen Sie mit dir? Das ist doch unmöglich, das muss doch ein Irrtum sein, höre ich plötzlich die Maschinenpistole hell aufkläffen. Ein irrer Feuerstoß, nur 5 oder 6 Schüsse, ganz kurz, ganz knapp und genau gezielt. Und ich sehe, wie Hermann Suren an der Wand lautlos zusammensackt. Er fällt wie ein Mehlsack langsam nach vorne, krümmt sich zusammen, stürzt mit dem Kopf zuerst in den Lehm, klatscht auf, gibt keinen Ton von sich. Ich kenne das. Kugeln sind eine schmerzlose Art zu sterben. Du spürst nur einen dumpfen Schlag, nicht mehr. Später erfuhr ich einige Zusammenhänge. Er war aus seinem Loch davongekrochen, war schon einen halben Tag nicht mehr auf seinem Posten gefunden worden, war hier hinter dieser Hausruine verschwunden. Ich weiß bis heute nicht, ob er nur einfach Schutz suchte, vernünftigen soldatischen Schutz vor dem Orkan von Eisen, der auf uns niederging, oder ob er nicht mehr kämpfen wollte, sein Heimatdorf war ja nicht weit. Damals war schon alles kurz vor der Auflösung, der Krieg ein nahendes Chaos, ein Wirrwarr von lauter einzelnen versprengten Rückzüglern und Durchhalteposten. Immer noch kämpften einige verbissen, immer noch glaubten manche an den Sieg und dazwischen suchte jeder seine Haut zu retten. Aber einer hatte ihn erwischt, einer von diesen blonden nordischen Göttern, die der Krieg geboren und emporgetragen hatte, hatte ihn in der Hausruine etwa 300 Meter hinter der Front schlafend erwischt, hatte daraus einen Fall von unerlaubter Entfernung von der Truppe gemacht, einen Fall von Feigheit vor dem Feinde, einen Fall von Fahnenflucht und machte mit ihm nun kurzen Prozess. Das war erlaubt. Es gab damals solche Befehle, irre Befehle des finsteren Mannes in Berlin, um die Manneszucht und Kampfmoral der Truppe intakt zu halten. Die Sache war damals fast legal. Jeder Offizier konnte damals jeden Soldaten, der flüchtete, auf der Stelle erschießen. Für mich aber war es die Stunde, wo ich erwachte, wo ich aufschreckte aus vierjährigem Soldatenschlaf, wo ich sagte, es ist aus, es ist Schluss, du bleibst keinen Tag mehr in diesem Volk. Es war meine Sekunde der Wahrheit. Es war plötzlich nur Wut und Hass und Protest in mir. Hermann, jetzt haben sie dich umgebracht, dich aus Castino, dich aus Westfalen. Sie haben Millionen Menschen erschossen. Wir alle haben geschossen. Unsere Hände sind alle voll Blut. Europa ist ein Blutbad, die Festung Europa ein Schlachthaus. So langsam werden hier alle von allen erschossen. Der Krieg ist ein abscheuliches, sinnloses Gemetzel geworden. So abscheulich wie unsere deutsche Mythologie. Blutende Wahlstatt, König Etzels Tod und Kriemhild und Siegfried und Trauer über Walhall, ach, dieses Volk, dem ich zugehöre. Was ist mit diesem Volk, das sich so blutig hinschlachten lässt, das noch seine eigenen Leute in letzter Minute erschießt und ersticht, ermordet und erschlägt? Ich hasse dieses Volk der Nibelungentreue mit dem Zug zur heroischen Größe, mit dem finsteren Richard-Wagner-Gesicht, diese Mörderbande, diese Schlechtergesellen, die hier auf der Bühne der Geschichte als Generäle und Kriegsgerichtsräte verkleidet uralte deutsche Nibelungensage spielen, Götterdämmung bei Lünen. Ich will kein Deutscher mehr sein, ich will dieses Volk verlassen, ich gehe rüber. Ich weiß, das Ganze klingt wenig ruhmvoll. Es ist 12:05, das Reich bricht wie ein alter Schrank auseinander. Es hat nur 70 Jahre gehalten, sie haben es in Jalta längst aufgeteilt. In Berlin tragen die mächtigen Männer seit Wochen die kleinen Ampullen bei sich, auf die sie beißen werden, wenn sie nach ihrem Höllengalopp durch die Geschichte am Ziel sind. In 4 Wochen werden sie beißen. In diesem Augenblick, wo überall der Spuk verschwindet, wo selbst Blinde wieder sehend werden, kommst du rüber, du, ein kleiner Obergefreiter der Wehrmacht, 25 Jahre alt, einer aus 20 Millionen Uniformierten, und trittst mutterseelenallein vor die Vereinigten Staaten von Nordamerika und sagst, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich komme aus Hass gegen Hitler und aus Wut und Verzweiflung über mein Volk, diese verdammte deutsche Treue. Ich weiß, diese Pose kommt etwas zu spät, riecht fast schon nach Anbiederung, das geht nicht mehr, du solltest mit ihnen untergehen, sie werden nur grinsen und sagen, seht sie euch an, diese Deutschen, jetzt kommen sie einzeln angekrochen und wollen schon immer dagegen gewesen sein, ein ekelhaftes Volk von Untertanen. Jetzt, wo der Antifaschismus zu Schleuderpreisen auf den Märkten der Welt feilgeboten wird, jetzt verraten sie ihre eigene Sache, ein ekelhafter Fall von Verrat. Ich bin damals doch rübergegangen. Ich war nur von Hass erfüllt, war aufgeschreckt aus der Lethargie meines Lanzerlebens, war hellwach und sagte mir, jetzt muss etwas geschehen, jetzt musst du handeln, jetzt darfst du nicht mehr mitmachen. Ich kroch in mein Loch zurück. Es war schon dunkel geworden am Dortmund-Ems-Kanal. Ich glitschte richtig rein in die Lehmkuhle, ließ mich fallen, griff zum Karabiner, legte ihn schussbereit hin, wollte ja schießen. Es war eine sinnlose Handlung. Wir saßen da wie Pappkameraden und hatten schon seit 2 Tagen keine Gewehrmunition mehr. Manchmal, wenn die von drüben Leuchtmunition schossen, wurde es plötzlich strahlend hell und alles sah für wenige Sekunden wie ein Schlachtfeld bei einer Shakespeare-Aufführung aus, Macbeth zum Beispiel, in Gießen oder Bad Kissingen. Warum haben Weltuntergänge immer diesen Anstrich von richtigen Provinzinszenierungen? Ist die Weltgeschichte im Grunde eine Puccini-Oper? Im Loch neben mir hockte jetzt ein neuer, ein junger Kerl, Anfang 20, intelligentes Bauerngesicht, schwarzer Haarschopf, den ich plötzlich sehe, als er mitten im Feuer seinen Stahlhelm abnimmt. Ist er irre? Mitten im Krepieren der Granaten hat er einen winzigen Taschenspiegel vor sich aufgebaut, holt aus seiner Hose einen Kamm, macht ihn mit Spucke nass und beginnt sich seine Haare zu frisieren, interessiert sich nur für seinen geraden Scheitel, fummelt an sich herum wie ein Tango-Jüngling im Bad, bevor er des Abends groß ausgeht. Ein richtiger Narzisst im deutschen Endkampf. Mein Gott, setz doch den Helm endlich wieder auf. Hier fliegen Granatsplitter herum wie Mücken im Herbst im Wannsee. Lass doch deine Visage, die kommt sowieso bald runter. Hör auf mit diesen schlechten Platenszenen im Schützengraben. Eros und Thanatos, deutscher Jüngling, schmückt sich gelassen zum Tod. Böcklin-Motiv oder Feuerbach, das ist ja wieder so eine grässliche Puccini-Idee aus der deutschen Bürgerromantik. Schönheit und Tod sind die Zwillingsbrüder. Wieder dieser Provinzgeschmack im deutschen Untergang. Der Herr da oben, der das Ganze nach Hegel doch leiten soll, muss ja ein seltsamer Mann sein, ein richtiger Striese auf seinem göttlichen Thron, abscheuliche Schmiere, die Weltgeschichte. Aber dann weiß ich plötzlich, der ist richtig, der genau. Dem kann das Reich doch auch nicht so wichtig sein. Und während jetzt die Abendverpflegung verteilt wird, wir im Dunkeln nach Wurst und Bier und Marmelade tasten, beuge ich mich zu ihm rüber und sage so im Kauen beiläufig, heute Nacht hau ich ab, kommst du mit? Ich bin nie ein guter Soldat gewesen, aber ich weiß, dass man solche Grenzgänge nicht allein unternehmen darf. Man muss das zu zweit machen, man kann sich dann helfen, allein ist man immer verloren. Und der drüben sieht mich etwas grinsend und ungläubig an, hat längst den Helm wieder aufgesetzt und fragt erstaunt, »Mensch, so einfach rüber zu den Amis, bist du verrückt?« »Ja«, sage ich heute Nacht, »wenn du willst, kannst du mitkommen.« Der andere brummte etwas vor sich hin, das man so oder so auslegen konnte. Im Augenblick schien ihm die Wurst mehr zu interessieren. Es gibt eherne Regeln im Krieg, taktische Regeln, auf die man sich immer verlassen kann. Und zu ihnen gehört, dass auch das schlimmste Trommelfeuer bald nach Mitternacht eingestellt wird. Bis zum Morgengrauen hat man dann Ruhe, die Helden wollen dann schlafen. Als die Leuchtziffer meiner Armbanduhr genau 3 zeigten, kletterte ich aus meinem Loch, nahm mein Zeug lautlos zusammen, stieß ihn mit dem Fuße an und flüsterte, los, komm mit. Und der andere erhebt sich wie im Traum, vielleicht hat er geschlafen und kriecht mir nach, seltsam, denke ich, wenn man die nur richtig stößt und lossagt, folgen die dir bis ans Ende der Welt. Wir arbeiten uns langsam wie Raubtiere im Urwald, Meter für Meter zum Kanalufer vor. Vorn ist eine Brücke, ein schmaler eiserner Viadukt, der längst gesprengt ist. Die schwarzen Träger sind in den Kanal gestürzt. Von unserer Seite aus kann man sich da hinunterhangeln. In der Dunkelheit ist nichts als ein geborstener Pfeiler und diese verrutschte Stahlschiene zu sehen, die unten irgendwo im Wasser enden muss. Das wird man ja sehen. Das Ganze hat etwas von Urwald. Plötzlich höre ich ein Platschen und Klatschen. Ich spüre Wasser, lasse mich fallen, stehe bis zum Koppelschloss im Wasser, aber nicht tiefer. Ein Glucksen und Rauschen um mich. Mein Gott, wir verraten uns. Das muss man ja hören. Man hatte es gehört. Es gab plötzlich Feuer, ein Maschinengewehr von unserer Seite, einige Karabiner bellten kurz auf, dann wurde es wieder ruhig. Es war wohl eine Routinereaktion der Wachen gewesen. So standen wir eine kleine Ewigkeit im Wasser, wagten uns nicht zu bewegen, zitterten vor Kälte und Angst. Mein Gott, wenn die uns jetzt erwischen. Du hast nicht einmal mehr Munition, um zurückzuschießen. Aber nein, die kriegen dich nicht. Du wirst lieber untergehen, ertrinken oder ihnen die Waffe aus der Hand reißen, ihnen mit den Gewehrkolben ins Gesicht schlagen und dich selber erschießen. Lebend bekommt ihr mich nicht mehr, ihr Herren. Es ist aus. Ich habe mich entschieden. Ich will lieber tot sein, als noch länger deutscher Soldat. Die Brücke ist eingestürzt, ich stehe schon tief im Wasser, ich schwimme gen Westen, nun ade, ich gehe zum Feind. Osternacht am Dortmund-Ems-Kanal, das Wasser schlägt hoch und gluckst manchmal aus den Schaftstiefeln in Blasen empor. Der Herr ist auferstanden, wahrlich, er ist auferstanden. Sie haben Hermann erschossen, alle werden jetzt erschossen. Ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ich war einmal ein Soldat, ich war einmal ein Student, ich war einmal ein Sohn aus Berlin, auf den seine Eltern Hoffnungen setzten. In Berlin haust jetzt der finstere Mann und lässt alle verbrennen. Er wird sich zum Schluss selber verbrennen. Wir sind in die Mühlen der Geschichte geraten, wir Bürgerkinder aus Hamburg, aus Breslau, wir deutschen Söhne, jeder von uns wird jetzt für sich gemahlen, wie 1000 Körner, wir werden zerstampft und in den Kuchen der Geschichte gerührt, jetzt rühren die anderen Völker den Kuchen, die Amerikaner und die Russen, die Engländer und die Franzosen und die Deutschen werden zerstampft, Gott sei Dank, es ist aus mit den Deutschen in der Geschichte, ich habe mein Volk verlassen, ich bin frei. Wir warfen uns nicht zu Boden, wir küssten die Erde nicht, aber ich weiß, dass ich zu Jürgen sagte, los, schmeiß das jetzt weg. Und wir nahmen unser Karabiner und unser Stahlhelme, unsere Seitengewehre und Gasmasken und ließen sie auf den Boden fallen, der frei von Hitler war. Ich war 14 Jahre, als Hitler zur Macht kam. Ich kannte nur dieses Reich, sein Reich, unser Reich. Ich kannte nur Hass und Krieg und dass wir uns alle bis zum Letzten aufopfern müssten. Ich hatte immer nur gehört, dass draußen die Juden, die Bolschewisten, die Plutokraten herrschten. Alles Wilde, alles Untermenschen, die unser armes, stolzes Land zertreten, vernichten wollten. Ich hatte nie einen Amerikaner oder einen Russen gesehen. Ich wusste eigentlich gar nicht, zu wem ich überlief und was mich da wohl erwarten würde. Ich wusste nur, hier ist zum ersten Mal Deutschland ohne Hitler. Hier ist Erde, die er nicht mehr beherrscht. Seine Macht ist gebrochen. Diese Erde ist gut. Wir waren schon eine halbe Stunde unterwegs. Wir liefen einfach querfeldein, liefen wie richtige Zivilisten, meinten, nun müsste doch endlich was kommen, aber es kam nichts. Hinter uns im Osten begann es schon zu dämmern. Die Amerikaner dachten offenbar nicht daran, ihre Soldaten im Nahkampf aufzuopfern. Sie hatten erst ganz weit hinten ihre schweren Geschütze stehen und dazwischen vielleicht ein paar Posten und Granatwerfer, mehr nicht. Es war ein feuchter, nebliger Märzmorgen, so um 5, nicht mehr Nacht, aber auch noch nicht Tag, die Stunde, wo man sich sonst auf Wache so grässlich verkatert fühlte. Kein Schlaf und kein Wachsein, sondern beides in einem. Mein Gott, wie oft hast du früher um 5 in Russland auf Wache gestanden und saßt mit einem ekelhaften Geschmack im Munde, dem Sonnenaufgang, dem Erwachen des Tages zu und dachtest, wie lange soll das noch gehen mit Hitler? Nirgendwo auf der Welt gibt es schönere, weitere, fantastischere Sonnenaufgänge als über Russlands Ebenen. Das ist ein Farbspiel von rot-violett bis hellgelb, ein richtiger Kampf des Lichtes mit der Finsternis, wie in der Wüste. Ja, in der Wüste muss die Sonne vielleicht auch so groß sein wie über Russland. Das ist lange her. Die Deutschen sind längst aus Russland vertrieben. Sie sind aus der Wüste vertrieben. Jetzt stehen die Deutschen hier Wache. Und hier in Deutschland ist alles klein und eng, dunkel und feucht. Die Sonne geht hier ganz ohne Größe auf und unter. Plötzlich hörte ich etwas klappern und trappeln. Bleib stehen, Jürgen, sage ich, rühr dich nicht. Hörst du denn nichts? Das ist doch kein Gebüsch mehr. Und plötzlich taucht aus dem Nebel der Dämmerung eine Gruppe auf. Ich habe noch nie einen amerikanischen Soldaten gesehen, weiß gar nicht, wie sie aussehen und weiß doch sofort, das sind sie natürlich. Sie tauchen wie Gespenster aus dem Dunkel auf, stehen plötzlich wie Pappeln in der Nacht riesengroß vor uns in graugrüner Felduniform, Maschinenpistolen im Arm, Granaten am Gürtel, den Helm lässig nach hinten geschoben, trotten sie so zur Front. Und wie sie uns plötzlich bemerken, durchzuckt sie ein mächtiges Erschrecken. Oh, Germans, stößt einer aus, pfeift durch die Zähne und die hinter ihm heben schon die Arme, wollen sich gleich ergeben, meinen, einem deutschen Stoßtrupp in die Hände gelaufen zu sein, wollen sich lieber gefangen geben, safety first. Wir beide sind nass und barhäuptig, sind ganz ohne Waffen und haben unsere liebe Mühe, ihnen klarzumachen, dass nicht wir sie, dass sie uns gefangen nehmen möchten. Es ist schwer, das Rollenspiel zu erklären. Das dauert eine Weile. Mit Schulenglisch erweist sich ein solcher Hinweis als äußerst dürftig. Ich kenne wohl Shakespeare und etwas von Milton, habe 9 Jahre Englisch gelernt. Aber wie man das eigentlich ausdrückt, das mit Hermann Suren, das mit unseren Generälen und Hitler und das nun Friede sein soll, das hatte ich nicht gelernt. Ich umschrieb, radebrechte und stotterte etwas zusammen. Allmählich begriffen sie, nickten, einer lachte kurz, kratzte sich nachdenklich am Hals und der Anführer sagte nach einer Weile, okay, ich verstand das nicht, hatte es noch nie gehört, aber dann nahmen uns die anderen in die Mitte, sagten, go on, let's go und zogen mit uns davon. Nun ade, wir sind nun fest in Feindes Hand, wir haben es geschafft. Das zerbrochene Haus von Horst Krüger und von ihm selbst gesprochen. Geben Sie mir Ihr Soldbuch. Ich will Ihnen wenigstens etwas hineinschreiben. Vielleicht kann es Ihnen bei uns helfen. Und er nahm mein Soldbuch, schlug seine erste Seite auf und schrieb unter meine Nummer mit Bleistift und in kleinen lateinischen Lettern 4 Worte, die mich, als ich sie las, ein wenig verlegen und betroffen machten.